Am 27. und 28. September wurden zum ersten Mal die Fische gefangen, die in den mobilen Fischzuchtnetzen, die im Vorjahr im Fluss Taedong eingerichtet wurden, gezüchtet sind. Die Züchter lieferten die gefangenen Wilse unter anderem an das Kleinst- und Kleinkinderheim Pyongyang und das Altenheim Pyongyang. In diesem Monat werden sie Hippophthal mystis mollitrix, Rongjongfisch, Karfen und Crystaria pollicata fangen. In Korea, das für die Verbesserung des Volkslebens großes Gewicht auf die Fischzucht legt, wird die Fischzucht in Netzen aktiv gefördert.